Gespürt. Unsere Fruchtblase wird um uns eng eingeschnürt. Zwillingsbruder, was und so, er drückt mit aller Macht. Sind vielleicht die Wehen, doch Mutter gibt schon Acht. Hab keine Angst, wir sind nicht da. Mutter, die uns liebt, wir haben sie nie gesehen, wer weiß, ob es sie gibt. Zwillingsbruder, ich spüre, sie ist nah an uns dran. Ich glaube, sie umgibt uns, weil ich sie hören kann. Hab keine Angst, wir sind nicht da. So endet unser Glück, denn nach der Geburt kam keiner je zurück. Die Geburt ist nicht das Ende, ich glaube fest daran. Danach fängt unser Leben sogar erst richtig an. Hab keine Angst, wir sind nicht da. Diesen Wehenschmerz müssen wir durchstehen.